Morning! Guten Morgen! Wow, we've really done 6 days. Wow, wir haben schon 6 Tage gemacht. Now we're on day 7. Nun sind wir beim Tag 7. Okay, you don't just need a seed. Du brauchst nicht nur eine Saat. And you don't only need to sow it. Und du musst sie nicht nur säen. You need a field. Du brauchst ein Feld. You know, there's something that the Lord taught me very, very young in my life regarding finance. Da gibt es etwas betreffend Finanzen, das mir der Herr sagte, als ich sehr jung war. Even when I was a child, I was very generous. Sogar als Kind war ich sehr großzügig. I would even share my candies and I always liked to share what I had. Ich teilte sogar meine Süßigkeiten. Ich habe immer gerne geteilt, was ich hatte. So of course, you know, when I began to work, when I was 15 years old. Natürlich, als ich mit 15 Jahren anfing zu arbeiten. I quit school at 15 and started to work. Ich beendete die Schule mit 15 und fing an zu arbeiten. And I was a trained salesman. Ich war ein gelernter Kaufmann. And when I began to earn, you know, money and had my first salary. Als ich anfing zu verdienen und meinen ersten Lohn bekam. Even there, I began to be very generous. Sogar da war ich sehr großzügig. Just loved to give. Ich liebte es einfach zu geben. And then, when I began to understand the principle of sowing and reaping. Und als ich anfing, das Prinzip von Saat und Ernte zu verstehen, the Lord began to speak to me. Fing der Herr an, zu mir zu sprechen. And he said this. Er sagte Folgendes. He said, Reinhard, if you throw the seed on asphalt, it's not going to bring any fruit. Reinhard, wenn du die Saat auf Asphalt wirfst, wird es keine Frucht bringen. You need the seed, you need to sow it, but you also need a fruitful field. Du brauchst eine Saat, du musst sie säen, jedoch brauchst du auch ein fruchtbares Feld. So I began to be very sensitive to the Holy Spirit. Ich fing an, dem Heiligen Geist gegenüber sehr feinfühlig zu sein. And I always began to ask the Lord, show me the fruit. Und ich bat den Herrn, mir das fruchtbare Feld zu zeigen. You know, and once you understand that the field is also very important. Wenn du einmal verstehst, dass auch das Feld sehr wichtig ist. So I never give by pressure. Ich gebe nie unter Druck. I will give cheerfully because I believe I'm giving into a fruitful seed. Ich gebe fröhlich, weil ich glaube, dass ich in ein fruchtbares Feld gebe. Listen, I'm not only talking about money. Hör zu, ich spreche nicht nur über Geld. I'm talking about sowing my own life. Ich spreche davon, mein eigenes Leben zu säen. You know, there are people who always want me to go and just preach at their church or at their conference. Es gibt immer wieder Leute, die wollen, dass ich in ihre Kirche, auf ihre Konferenz spreche. And I always ask this question. Und ich stelle mir immer diese Frage. Lord, if I go there, is this going to be a fruitful field? Wenn ich dorthin gehe, wird es ein fruchtbares Feld sein? Because I don't want to sow my time, my energy, my life into fields that are not fruitful. Denn ich will nicht meine Zeit, meine Energie und mein Leben in Felder geben, die nicht fruchtbar sind. Think about this. Überlege mal. You have a beautiful, beautiful, beautiful tomato seed. Du hast einen wundervollen, wundervollen Tomatensamen. And you love tomatoes. Und du liebst Tomaten. But if you throw it on your living room floor, you're not going to get any tomatoes. Aber wenn du es auf den Wohnzimmerfußboden wirfst, wirst du keine Tomaten bekommen. You needed to sow into a good field. Du musst ihn in ein gutes Feld säen. Remember the story of the parable of the sower, or I like to call it the heart parable. Erinnere dich an das Gleichnis des Sämanns oder wie ich es gerne nenne, das Herzgleichnis. Very interesting. The problem was not that the seed was not good, but the problem was that only one of the fields was fruitful. Das ist sehr interessant. Das Problem war nicht, dass die Saat nicht gut war. Das Problem war, dass nur ein Feld, das fruchtbare Feld war. So unless you sow the seed in the right field, it's not going to be fruitful. Wenn du nicht die Saat in das richtige Feld säst, wird es nicht fruchtbar sein. So I ask myself, what is a fruitful seed to sow my own life into? Ich stelle mir die Frage, was ist ein fruchtbares Feld, um mein Leben zu säen? You know, of course, there is no field more fruitful than the kingdom of God. Natürlich gibt es kein fruchtbareres Feld als das Königreich Gottes. That's why Jesus said, deshalb sagte Jesus, seek first the kingdom of God and its righteousness. Trachtet aber zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. And then everything else will be added to you. Und dies alles wird euch hinzugefügt werden. You know, you have to be careful here. Du musst hier vorsichtig sein. I remember when a lady came to me a long, long time ago. Ich erinnere mich, als vor langer Zeit eine Frau zu mir kam. She was very, very stressed. Sie war sehr, sehr gestresst. She was was already in her 30s. War bereits in ihren 30ern. And she was a single woman. Sie war Single. And she was very involved in the local church. Und war in der Lokalgemeinde sehr stark involviert. And then one day God said to her. Und eines Tages sagte Gott zu ihr. I want you to be a doctor. Ich will, dass du eine Ärztin wirst. She, you know, it was never something she thought about. Darüber hatte sie nie nachgedacht. And she came to me. She said, Reinhard, what do you think? Sie kam zu mir und fragte mich, Reinhard, was denkst du darüber? I said, well, I don't have to think anything. You need to know. Ich sagte, nun, ich muss gar nichts denken. Du musst es wissen. But she said, look, I'm in my 30s. Sie sagte, aber schau, ich bin schon 30 Jahre alt. People go to university to study medicine when they're 18 and 19. Leute gehen zur Uni und studieren Medizin, wenn sie 18 und 19 Jahre alt sind. Maybe it's going to be too hard and I will fail. Vielleicht wird es zu schwierig und ich werde versagen. I said, look, here's the question. Ich sagte, schau, das ist die Frage. Did God really tell you? Hat Gott dir dies wirklich gesagt? She said, yes. Sie sagte, ja. Well, I said, then that's the kingdom. Dann sagte ich, dann ist das Königreich. The kingdom is where King Jesus reigns. And if Jesus told you that's what he wants you to do, so can so your life. Das Königreich ist da, wo der König Jesus regiert. Und wenn Jesus gesagt hat, dass du dies tun sollst, dann geh und sehe dein Leben. She went and told her pastor. Sie ging und erzählte dies ihrem Pastor. And her pastor rebuked her. Ihr Pastor tadelte sie. He told her that she must not do that. Er sagte ihr, dass sie dies nicht tun soll. That she must give all of her free time to the church and not to study medicine. Sie soll ihre ganze freie Zeit in der Kirche stecken und nicht Medizin studieren. And she came back to me devastated. Und sie kam zu mir und war zerstört. And she said, Reinhard. Und sie sagte, Reinhard. Pastor said Jesus told us to seek first the kingdom of God and his righteousness and that's the local church. Der Pastor sagte, dass Jesus gesagt hat, dass wir zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit trachten sollen, was die lokale Gemeinde ist. He said, when Jesus said that, he meant that you need to give all of your time and money and talents to the local church. Er sagte, als Jesus das sagte, er davon sprach, all deine Zeit, all deine Begabungen und all dein Geld in die lokale Gemeinde zu geben. There wasn't even a local church then. Damals gab es noch gar keine lokale Kirche. I mean, when Jesus came, you show me where there was a local church. Als Jesus kam, zeige du mir, wo es damals eine lokale Gemeinde gab. It's the kingdom that's the fruitful field. Das Königreich ist das fruchtbare Feld. Listen, I'm not against church at all. Hör zu, ich habe nichts überhaupt nicht gegen die Gemeinde. I believe that through the church Jesus will show his manifest power to this world. Ich glaube, dass Jesus durch Gemeinde seine offensichtliche Macht der Welt zeigen wird. But remember, erinnere dich, you need to plant your own life into the kingdom above all other things. Du musst vor allem anderen dein eigenes Leben in das Königreich pflanzen. Where the King Jesus reigns. Wo König Jesus regiert. Okay, I'll see you tomorrow. Okay, ich sehe dich morgen.